Sieh die Straßen deiner Stadt, wenn die Sonne untergeht. Wenn das Pack aus seinen Löchern kriecht, ist es für dich zu spät. Und du spürst, wie die Angst in deinen Körper kriecht. Krampfhaft suchst du Halt, doch du hörst ein Geräusch, das dich hoffen lässt. Stiefel auf Asphalt. Sieh die Straßen deiner Stadt, wenn die Sonne untergeht. Wenn das Backen aus seinen Löchern kriecht, ist es für dich zu spät. Und du spürst, wie die Angst in deinem Körper kriecht. Krampfhaft suchst du Halt, doch du hörst ein Geräusch, das dich hoffen lässt. Stiefel auf Asphalt. Der Klang von Stiefeln auf Asphalt geht dir unter die Haut. Denn Skinheads marschieren, wo sich keiner mehr traut. Der Klang von Stiefeln auf Asphalt geht dir unter die Haut. Denn Skinheads marschieren, wo sich keiner mehr traut. Keiner mehr traut. Wir sind die Richter der Straße und ihr wirklich gutes Gesetz. Es wird gnadenlos gejagt, der es verletzt. Von Stiefeln auf Asphalt geht dir unter die Haut. Denn Skinheads marschieren, wo sich keiner mehr traut. Der Klang von Stiefeln auf Asphalt geht dir unter die Haut. Denn Skinheads marschieren, wo sich keiner mehr traut. Keiner mehr traut. Der Klang von Stiefeln auf Asphalt geht dir unter die Haut. Denn Skinheads marschieren, wo sich keiner mehr traut. Der Klang von Stiefeln auf Asphalt geht dir unter die Haut. Denn Skinheads marschieren, wo sich keiner mehr traut.